Es ist so heiß, es ist so heiß, es ist unheimlich heiß. So heiß war's wirklich lang schon nicht, so weit ich das jetzt weiß. Es ist so heiß, es ist so heiß war man noch nie. Und wenn ich mir das einbild, nur sag's ihm aber nicht mir. Du kommst davor im siebten Himmel, alles ist wunderbar. Dass du im siebten Himmel bist, das ist schon aus ein Jahr. Dass du dort wieder hinkommst, das liegt nicht nur bei dir. Und wenn du wieder dort bist, sag's ihm aber nicht mir. Wo ist denn die, die ist nicht da, an die er dauernd denkt? Die ist die ganze Zeit schon da, nur er hat sie nicht gesehen. Die ist die ganze Zeit schon da, nur er weiß nichts von ihr. Wenn's wüsst, dass das jetzt anders wird, sag's ihm aber nicht mir. Es gibt auch das und für und es gibt auch das und mehr wen. Und wie man weiß, durchs Reden allein ist Uwe nicht viel geschehen. Ich kenn an dir hier und da so groß und gescheit als wir. Und wenn's das nimmer hören kannst, dann sag's ihm aber nicht mir. Und wenn dann einer deppert wird dann einer. Und wegen was der deppert wird, das weiß eigentlich keiner. Der ist halt einfach deppert jetzt und führt sie auf als wir. Und wenn's da denkst, okay, das reicht, sag's ihm aber nicht mir. Und es sind Millionen, kommt mir vor, die gegen uns sind. Und es sind Millionen, aber die dagegen was dann. Und dann steht wieder einer da, den fragst, was ist mit dir. Und er schaut dich nur an und meint, sag's ihm aber nicht mir. Es ist so schier, es ist so schier, der Himmel, der ist grau. Es ist ja gar kein Sohn zum Sehen, so weit ich da noch schau. Es ist so schier, es ist so schier, es hört ja nimmer auf. Und wenn das da so weitergeht, hau ich in Hut bald drauf. Es ist so schön, es ist so schön, der Himmel, der ist blau. Es ist ja gar kein Grau zum Sehen, so weit ich da noch schau. Es ist so schön, es ist so schön, es wird ja nimmer schier. Und wenn du glaubst, dass ich das mein, sag's ihm aber nicht mir. Geil, Markus, lass mich. Und ja, der hat einen Scheißbrot und der hat das wirklich da. Und jetzt tut jeder so, als ob er selber besser kann. Aber Menschen machen Fehler, hey, das kann einmal passieren. Und wenn's da schlechtes Gewissen hast, sag's ihm aber nicht mir. Und der tut nur deppert posen und der redet nur umeinander. Und er hält sich für den Dobsten und man alle sind erschaunt. Und falls das nicht so weitergeht, dann sollte er ziemlich spieren. Und willst du, dass er sich schleicht, sag's ihm aber nicht mir. Und der hat jetzt so viel Schmieden, dass er's gar nicht mehr da blast. Und er ist ein guter Schnorrer, weil ihm jeder nur was borgt. Aber wir wissen, wie das endet, wenn sich der nicht bald mehr riert. Und wenn's was zukommen willst, sagt das ihm aber nicht mir. Und dann alles so, als war es immer leibend gewesen. Ich weiß nicht wieso, aber ich hab da was dagegen. Und wenn's meinst, das besser ist, wenn man ein bisschen was bewirkt, dann steh auf, geh aus und sag, das ihm aber nicht mir. Es ist nicht so, dass nur so ist, wie es ausschaut momentan. Es ist ja auch oft so, dass sehr viele Geschichten super sind. Es gibt ja so viele Sachen, an die ich mich erwärm. Wenn's deine weißt, die Leib und ich sag's mir aber nicht ihm.